Ich bleibe tausend Nächte wach für dich und breche alle meine Regeln. Du brauchst mich einmal nur so anzusehen und ich lass meine Freunde stehen. Was ist passiert? Was ist mit mir los? Kann ich denken? Gefühle sind blind und doof. Glaub, dass mein Herz den Verstand verliert. Was?